25. Stunde von George Tabori. Die 25. Stunde. Erste Symptome. Hollywood. Die Küche der Familie Prinz. Arthur Prinz, nicht mehr der Jüngste, sieht zu, wie seine Frau und sein Sohn ihr Frühstück hinunterschlingen. Der Tisch ist reich gedeckt. Ein alter Hund schläft. In der Ferne wird ein Haus abgerissen. Gott ist tot. Wer? Gott. Oh. Ich wusste nicht, dass er krank war. Sind nicht mehr viele von uns übrig. Nein. Heutzutage sterben Leute, die früher nicht gestorben sind. Ein Krampf schießt ihm durch die Seite und lässt nicht nach. Ich fühle mich so komisch. Du hast sicher was Falsches gegessen. Zeig mir deine Zunge. Er gehorcht. Ah, du siehst kurz. Nach einer Weile zieht er seine Zunge wieder zurück. Wenn ich drüber nachdenke, mir war schon beim Aufwachen komisch. Ein Vogel flog vom Baum hoch. Als ich hinaussah, parkte gegenüber ein Leichenwagen in zweiter Spur. Die Polizei ließ ihn gerade abschleppen. Dann kamen zwei Männer mit einem toten Mann auf einer Bahre aus Nummer 1212. Muss dieser Mafioso im Palmenhandel gewesen sein. Sie stellten ihn ab und rannten hinter den Bullen her. Inzwischen hatten sich die Müllleute die Straße hinaufgearbeitet. Aus Versehen sammelten sie die Leiche ein und steckten sie in den Reißwolf. Sie kaut. Es muss ein Virus umgehen. Er hält sich die Seite. Ja, Liebling. Don't be afraid, you make a grave. Why, you can sing as good as Bing. That's why I say when you stop, that the song's gotta come from the heart. Die Hypochonder. In einem Trimm-Dich-Club, Prinz und sein Freund Joe Spritz schwitzen in der Sauna. Man weiß nie, wann es einen erwischt. Was? Kieferklemme. Wie lange schwitzt du schon? 13 Minuten. Du bist keine 18 mehr, weißt du? Beim Aufwachen war mir so komisch. Was für eine Art komisch? Schmerzen. Das Dumme ist, dass man Schmerzen nicht lokalisieren kann. Selbst wenn man es kann, sind sie wahrscheinlich reflektiert. Man denkt, es tut hier weh, in Wirklichkeit tut es da weh. Nimm nur die Wanderniere. Du bist genau in dem Alter. Herzlichen Dank. Seit Monaten pinkle ich zweistrahlig. Könnte die Prostata sein? Hab keine. Hast du mir nie erzählt? In deinem Alter gibt es sowas wie kleine Operationen gar nicht. Es fängt an mit einer Kolik und endet mit einem Infarkt. Ja, ja, ja. Mach keine Ferien, wenn du es vermeiden kannst. Am Strand kippen mehr Burschen um als hinterm Schreibtisch. Du bist mir eine schöne Hilfe. Gicht ist wieder in. Gicht? Ja. Letzte Woche habe ich meine Parodontose untersuchen lassen. Du hast ja keine Ahnung, was in so einem Zahnfleisch vorgeht. Diese Woche sind meine Haare dran. Die Enden spalten sich. Was macht denn deine kahle Stelle? Wird auch nicht kleiner. Man weiß nie, wann es einen erwischt. Was wie ein Ekzem aussieht, das könnte ebenso gut Hautkrebs sein. Hemingway hatte welchen, trotz seines Geldes. Hat sich zu viel rasiert. In meiner Branche kann ich mir keinen Bart leisten. Das da unten ist Fußpilz. Raucherbeine werden auch immer häufiger. König George VI. Hatte welche, trotz seines Geldes. Zu viel auf Paraden gestanden. Aber wenn man sich hinsetzt, ist es auch nicht gut. Die meisten Leute kollabieren im Sitzen. Du, mach ja keine Leibesübungen, wenn du es vermeiden kannst. Gary Cooper ist kaum aus dem Sattel gekommen, hat auch nichts genützt. Trotz seines Geldes. Runter auf 40 Pfund, als er abkratzte. Gary Cooper. In einem verdunkelten Zimmer. Hinter einer Sonnenbrille. Herrgott, die Sonne war okay früher. Lass dir die Brust jeden Monat einmal untersuchen, sag ich. Obwohl, die können gar nichts sagen, bis es zu spät ist. G.B. Shaw war Nichtraucher. Und was hat es ihm eingebracht? Am Ende mit 99. Das Beste ist Radfahren. Nicht, wenn man hinterm Lastwagen fährt. Das Blei? Das Kohlendioxid. Halt's Maul. Es liegt nicht am Rauchen, es liegt am Atmen. Man atmet nicht richtig. Muss unbedingt nach Indien, um es zu lernen. Ja. Rein in den Ganges und die Haut fällt dir ab. Du weißt alles, wie? Ja. Siehst du deine Fettrolle? Könnte tödlich sein in deinem Alter. Was wiegst du denn jetzt? Normal für meine Größe. Da bist du nicht kleiner geworden? Wie wär's mit einer kalten Dusche? Na, du bist mal verrückt. Wenn man seine Poren nicht schließt, kriegt man eine Lungenentzündung. Vor dem Saunafenster wird ein Mann vorbeigerollt. Er ist mit einem Laken zugedeckt. Den hat's in der Dusche erwischt. Was? Du? Hä? Du, das ist Willi. Willi Callaghan, der verrückte Bulle. Macht jeden Morgen seinen Strandlauf. Herrgott, der Strand wenigstens war okay früher. Ah. Ist ein gebratenes Hühnchen und Weihnachten bist du tot. Und was sie alles in die Milch tun. Wenn man seinen Apfel schält, sind die Vitamine hin. Wenn man ihn nicht schält, wird man blau von Arsen. Ja. Hast du das mit Alka-Seltzer gehört? Behalt das für dich. Aber am schlimmsten sind die Cornflakes. Und ich habe auf Cornflakes geschworen. Sinatra aß zwei Schüsseln voll vor jedem Fick. Und jetzt zeigt sich, es ist die reinste Scheiße. Apropos, hab seit einem Jahr nicht mehr richtig geschissen. Ja, muss unbedingt nach Indien, um es zu lernen. Dies Ding hier war ein Muttermal. Gott weiß, was es jetzt ist. Eine Warze. Ja, Warzen bleiben nicht ewig Warzen. Ich schwöre auf Östrogen. Macht fette Titten. Dieser Schweizer verschreibt Ziegenhoden oder sowas. Irgendein Papst hat's versucht. Hat nichts genützt, trotz seines Geldes. Sah aus wie eine Mumie und hat sich zu Tode gerülpst. Herrgott, rülpsen war okay früher. Weißt du, warum Apfelsinen gelb sind? Ach. Heute werden sogar die Gurken geschminkt. Alles ist schlecht für einen. Geld hilft auch nicht. Nichts hilft. Arthur. Verdammter Hypochonder. Ein chinesisches Beispiel. Das Schlafzimmer der Familie Prinz. Prinz liegt mit einem Glas Alka-Seltzer auf dem Bett. Seine Frau kleidet sich für eine Party an. Der Sohn steht am Fenster und beobachtet eine Fliege. Arthur, es ist 7:30. Ich weiß nicht, ob ich mich aufraffen kann. Ich dachte, die Einladung wäre wichtig. Nur eine Frage von Leben und Tod. Das ist wichtig. Sie probiert ein anderes Kleid. Trag das ausgeschnittene Kleid. JJ steht auf Busen. Sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Es sind deine einzigen Liebling. Stimmt. Ich habe so ein komisches Gefühl in der Seite. In welcher Seite? Macht das einen Unterschied? Naja, entweder ist es die linke Seite oder die rechte. Genau das meine ich. Sie zieht sich an. Es ist die rechte Seite. Du musst was Falsches gegessen haben. Ich sag dir, was ich heute gegessen habe. 3 Gelosil-Tabletten, 1 Löffel Gelosil-Lack, 2 Aspirin, 3 Merz-Trachets, 1 Spritzer Fernet Branca, 6 Multibionta mit Alka-Seltzer, 1 Ritalin, 1 Miltown, 1 Mexaform, 1 Päckchen Traubenzucker und 1 Avocado. Es war die Avocado. Was hast du gegen Avocados? Soll ich JJ anrufen und ihm sagen, du bist krank? Du bist wohl verrückt. JJ ist mein größter Kunde. Er hat die Tiefkühltruhe bezahlt. Er hat die Skireise bezahlt. Er hat deine Zähne bezahlt. Er hasst Krankheiten. Also halt den Mund, sonst musst du deine Zähne zurückgeben. Er kann sie mir doch nicht aus dem Mund reißen, oder? Oh doch, kann er. Wie sehe ich aus? Bitte dich. Sie beugt sich vor, ihre Brüste sind sichtbar. Bleib den ganzen Abend so. Ich gehe mich zurecht machen. Sie geht ins Badezimmer. Ey, du, Arthur, hm? Die Chinesen haben ihre Krankheiten ausgerottet, indem sie die Fliegen töteten. Die hätten wir. Daneben. Ich versuch's mit dem Börsenteil. Na, bitte. Sollten viel träger sein um diese Jahreszeit. Man muss sich von hinten anschleichen. Fliegen können von der Seite sehen. Aha. Wieder ein Schlag näher zur Freiheit. Glaubst du, es würde hier auch gehen? Wenn du an der Basis anfängst, du solltest die Nachbarn zusammentrommeln. Ah, nicht genug Fliegen dafür. Bei all dem Müll hier. Sind Fliegen auch nützlich für irgendwas? Nein. Die haben viel mehr Blut, als man denkt. Mach es weg, bevor deine Mutter es sieht. Sie schleichen herum. Daneben. Wenn wir es schon machen, dann wollen wir es auch richtig machen. Er schlägt wie wild um sich. Der Sohn macht mit. Dabei geht der Spiegel in Scherben. Prinz hebt eine tote Fliege auf, betrachtet sie. Jetzt können wir ruhig schlafen. Der Boss. JJs Zelt am Swimmingpool, 12 zum Dinner, schweinischer Überfluss, alle Frauen sitzen leicht vorgebeugt, ihre Brüste sichtbar, JJ am Kopf der Tafel, der letzte Mogul. Was? Der letzte Mogul, JJ, der letzte Mogul. Prinz hat Schmerzen. Geld ist nicht alles, wenn man gesund ist. Aber wenn ich pleite bin, fühle ich mich nicht wohl. Seid ihr auch alle gesund, Kinder? Ja, Tete. Und lauter. Ja, Tete. Früher in der großen Zeit, in der Zeit der großen Stars, da habe ich den kleinen Thalberg für mich arbeiten lassen. Ne? Bis er plötzlich anfing, über Kopfschmerzen zu klagen, habe ich ihn rausgeschmissen. Die kranken Leute haben das Geschäft ruiniert. Ich habe da noch so ein Trauerkloß gehabt. Der hieß Huxley. Halbblind von Mescalin. Ja, die Quanten den ganzen Tag auf dem Schreibtisch. Was machst du da, Junge, frage ich ihn. Ich denke, sagt er. Ich bezahle dich fürs Schreiben, Junge, nicht fürs Denken. Habt ihr denn genug zu essen, Kinder? Ja, natürlich. Der Hummer ist heute Morgen aus Istanbul eingeflogen worden. Na, wenn schon, denn schon. Bei mir wird doch nicht gefackelt. Ich will jeden Teller sauber wie geleckt, ist das verstanden? Ja, tschi. Ich hatte da noch so eine Missgeburt an die Schreibmaschine gefesselt. Also frage ich meinen Assistenten, wer ist denn dieser Affe? Das ist William Faulkner. Schmeiß ihm eine Banane, sei ich. Wahnsinn. Arthur, bist du auch tüchtig? Ja, Tschetsche. Ja, nicht gerade auffallend tüchtig, wa? Ich nehme mir Zeit, Tschetsche. Ich nenne das nicht Essen, Arthur. Gourmets nehmen sich Zeit, Tschetsche. Gourmets, hast du die Hollandaise, hä? Ja, noch nicht, Tschetsche. Das ist ein schöner Gourmet. Hitchcock isst Hummer nur mit Vinaigrette. Was versteht schon diese englische Flasche davon? Oh. Dann nimm die Hollandaise auf den Teller. Mehr. Sei doch nicht so knauserig mit meiner Hollandaise. So, jetzt wollen wir mal zusehen, wie Arthur sein Fresschen verputzt. Ja. Durch unseren Arthur habe ich 3,5 Millionen Dollar in eine Lebensversicherung gesteckt. Ja, damit meine Kinder nicht betteln gehen müssen. Aber wenn ich die Gürtelrose kriege, und mehr kriege ich ja nicht, trotz meiner 87, besuchen mich diese Göhren nicht mal, wa? Ist was? Nein, Tschetsche. Von hier aus hört sich das nicht sehr überzeugend an, Arthur. Der köstlichste Hummer, den ich je gegessen habe. Worauf du einen lassen kannst. Everybody happy? Ja. Lauter. Ja. Kinder. Kinder, ihr vergesst, was ich in meiner Zeit für das Glück getan habe. Als ich in der Branche anfing, in den Tagen der großen Stars, da war dieses Land doch vom Trübsinn verfallen. Im Weißen Haus ein Krüppel. Und auf der Leinwand starben die Leute wie die Fliegen. Also sagte ich zu meinem alten Freund Sam Goldwyn, ich hatte ihm zum Durchbruch verholfen in der Branche. Also Sam, sagte ich, das muss aufhören. Zwei Dinge sind Gift für die Kinokasse. Politik und Tod. Richtig. Arthur? Ja? Hast du noch Wein? Ja, Tschetsche. Ich will, dass du trinkst. Ich möchte es sehen. So. Ihr vergesst, Kinder, dass ihr es noch nie so gut hattet wie heute. Ja. Früher, bevor ich richtig mitmischte in der Branche, konnte man keinen Film sehen, ohne dass einer von den Stars direkt vor euren Augen ins Gras biss. Ich behaupte noch immer, dass es ein Komplott der Linken war. Nehmt nur Lilian Gish. Ja, niemand in der ganzen Branche konnte sterben wie Miss Gish. Wie die in diesem verdammten Ufershort inmitten der Eisschollen vom Gelbfieber hingerafft wurde. Nein. Oder Mr. Lionel Barrymore. Großer Gentleman. Ich habe ihm den Durchbruch ermöglicht. Menschen im Hotel. Sein Leben an der Bar aushauchte. Kein Wunder, dass der im Rollstuhl landete. Und die göttliche Garbo. Ich konnte diese schwedische Kuh nie leiden. hustete sich die Lunge aus dem Leib in irgendeiner französischen Scheiße. Die Kamelien. Don't you correct me. Wer will das sehen? Also sagte ich zu meinem alten Freund L.B. Meyer, L.B. sagte ich, wenn du sie schon sterben lässt am Ende, ich sehe jetzt schon überhaupt nicht ein, warum, wenn Hoot Gibson quicklebendig in den Sonnenuntergang hineinreiten kann und was gut ist für Hoot Gibson, das sollte auch gut sein für dieses flachbrüstige Flittchen von den Fjords. Naja, na schön. Nur lass sie wenigstens nicht husten. Um Himmels Willen, das ist nicht hübsch. Ich bitte dich auf den Knien, L.B., lass sie nicht husten. Keiner von denen wollte auf mich hören. Und wo sind sie jetzt? Ja. Oder? Wo sind sie geblieben? Der große Paul Muni. Ein großer Amerikaner. Er stellte den Emil Zolada. Was haben diese verkackten linken Schreiberlinge aus seiner letzten Szene gemacht? Sie ließen diesen beschissenen Gasofen lecken, also ist er abgekratzt, mitten in einem Satz. Arthur, bist du fertig? Ja, Sir. Zeig deinen Teller. Aha, was ist denn mit der Schere? Sauber ausgelutscht, Sir. Aha. Als dann die schlechten Zeiten kamen und nicht mal Mickey Rooney die Kassen zum Klingeln brachte, da bestellte ich sie alle zu mir an den Pool. Jungs, sagte ich, wir sitzen in der Scheiße. Naja, wir sitzen in der Scheiße, weil die Leute nicht für etwas blechen wollen, an was sie nicht glauben. Und ihr könnt nicht erwarten, dass sie glauben, dass einer von euren Stars, zum Beispiel der Bogey, der die beste ärztliche Versorgung der Welt zur Verfügung hat, dass der mitten in seinem Vertrag stirbt. Und nur, weil es einer von diesen linken, schwulen Säulen so geschrieben hat. So, ja, niemand glaubt das doch. Also, was wir machen, Jungs, ist, wir töten den Tod. Keine Sterbeszenen mehr, keine Sterbeshows, keine Sterbeepen. Der Tod ist tot. Aber töten ist okay. Weil töten Laune macht, ans Töten kann man glauben. Töten ist etwas, womit man sich identifizieren kann. Sogar in Kalamazoo. Diesmal haben sie zugehört. Ich werde auch nie die nächste Probevorführung in Tarzana vergessen. Da kam der große James Cagney. Von Kugeln durchsiebt. Zuerst die Kirchenstufen im Schnee heruntergetorkelt. Dann auf den explodierenden Öltank und schrie: Mutter! Kannst du mich sehen, Mutter? I made it. Ich hab's bis ganz oben geschafft. Und dann. Das Rindfleisch habe ich von Buenos Aires einfliegen lassen, Arthur. Nein, wirklich? Dass du nicht geglaubt, ich lasse dich mit ein paar lausigen Hummern billig davonkommen, wa? Nein. Also, was starrst du auf mein argentinisches Filet Mignon wie auf einen Pferdeapfel, ha? Ehrlich gesagt, ich bin nicht sehr hungrig heute. Du kommst ohne Appetit zu meiner Dinnerparty. Tut mir leid, Cece. Wird nicht wieder vorkommen. Fühlst du dich nicht wohl, ja? Hatte einen anstrengenden Tag im Büro. Es scheint etwas im Anzug zu sein. Was zum Beispiel, Madame? Ich bin nur müde. Ich bewirte keine Invaliden. Höchstens ein kleiner Schnupfen. Na schön, Hunger bei Fieber ist bei Schnupfen. Genau das werde ich tun, Cece. Bursche, gib Mr. Prinz ein mannsgroßes Stück Fleisch. Ja. Noch eine gebackene Kartoffel. Saure Sahne. Hat er Salat? Gieß ihm Wein nach. Ich möchte sehen, wie du das aufisst. Aufisst. Iss. Na los, iss. Bye, bye, baby. Remember, you're my baby. When they give you the eye. Ein Zusammenbruch. Das Schlafzimmer von Prince. Prince kriecht auf allen Vieren herum. Die Frau wacht auf. Suchst du was? Hol mir eine Schmerztablette. Hast du Schmerzen? Hol mir was. Sie geht ins Badezimmer. Du musst was Falsches gegessen haben. Beeil dich. Sie stöbert herum. Glaubst du, ist es ein Herzanfall? Ich weiß nicht. Radfahren hilft. Ja, Liebling. Wie wär's mit einem Kamillentee? Gib mir was von dem Zeugs, das du nimmst, wenn du deine Tage hast. Tampons? Schmerztabletten. Ich hab meine Kontaktlinsen nicht drin. Sie gibt ihm ein paar Zäpfchen, er greift sie sich und stopft sie, ohne sie auszuwickeln, in den Mund. Sie sollten eigentlich am anderen Ende rein, Liebling. Vielleicht solltest du zum Arzt gehen. Weg, Johnny. Er schläft. Hol, Johnny. Sie rennt hinaus. Ich will nicht sterben. Bye, bye, baby. Remember, you're my baby. When they give you. Eine Untersuchung. Arztpraxis, Warte- und Sprechzimmer. Prinz wartet, ein alter Mann, eine verängstigte Frau, ein weinendes Mädchen. Joe Spritz, sehr krank jetzt. Arthur, was machst du denn hier? Nur eine Untersuchung. Keine Sorge, die finden schon was. Joe. Die Medizin ist auch nur eine Krankheit, fortgesetzt mit anderen Mitteln. Das Mädchen, da haben sie vorige Woche aufgemacht und gleich wieder zu. Dr. Salmon zeigt Farbfilme von Lungenkrebs. Was? Lungenkrebsen. Hast du sie gesehen? Mm-mm. Frankenstein ist nichts dagegen. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Er sagte, sie müssten mich durch den Penis operieren. Ich sagte, durch ihren oder meinen? Erzähl einen Witz, oder ich spreche nicht mehr mit dir, solange ich lebe. Mr. Prinz, bitte. Ja. Leb wohl. Prinz geht ins Sprechzimmer. Beleuchtete Röntgenaufnahmen an der Wand. Dr. Salmon traurig mit Nebenhöhlenkatarr. Hatten Sie irgendwelche ernsteren Krankheiten? Ernst für mich. Ich mache mir ein paar Notizen. Also, erst einmal bin ich eine Frühgeburt. In unreifen Äpfeln sitzt der Wurm. Ja, Würmer hatte ich auch. Band? Er war lang. Dann war es wohl einer. Ich hatte einen enormen Appetit. Die meisten Krankheiten sind für irgendwas gut. Ja, dann die üblichen Kinderkrankheiten. Masern, Mumps, Windpocken und Scharlach. Ja, hatte ich auch. Wovon ich wahrscheinlich mein angeknackstes Herz habe. Und ich bin kurzsichtig davon geworden. Ah ja. Ja. Keuchhusten. Ziemlich schlimm. Die Eltern zwangen mich damit, an den Strand zu gehen, was gegen das Gesetz war. Ja, seitdem Angst vor Brechen. Immer durch die Nase. Euerbruch. Im Gegensatz zu meinem Bruder, der sich sehr gern übergab, besonders bei Tisch. Aha. Ein Bruder? Ja, älter. Naja, das passt. Von ihm habe ich meine Sprachschwierigkeiten. Ja, ich wusste gar nicht, dass sowas ansteckend ist. Herr Doktor, mit 18 Monaten sprach ich schon sehr gut. Ja. Konnte das Bübchen auf dem Eis aufsagen. Das Bübchen auf dem Eis. Ich wurde gefeiert, war glücklich. Ja, glücklich. Bis ich erkannte, dass mein Bruder neidisch war. Naja, wollte den Arsch nicht provozieren, also begann ich zu stottern. Also nichts Organisches. Wer weiß. Wir werden dem nachgehen. Oh, ich habe den Schlamassel mit der Beschneidung vergessen. Aha. Also, Vater bestand darauf aus hygienischen Gründen. Aber Mutter hatte gerade Kafkas Beschreibung eines rituellen Schlachters gelesen, der das Blut vom Schwänzchen des Babys saugt. Und sie versuchte, das Unternehmen zu vereiteln. Es entstand eine Balgerei und ich blieb halb beschnitten auf der Strecke. Ja, besser als gar nicht. Ja, ich hatte nie viel Glück mit meinen Genitalien. Ach, ja bitte, erzählen Sie. Ja, ich habe einen Sohn. Aber nur die Mutterschaft ist eindeutig. Im Jahre 49 bekam ich Jacket-Kron. Ja, fahren Sie fort. Ja. Ja, ich hatte Furunkel, Rippenfellentzündung und Papatachi-Fieber. Papatachi-Fieber. Nichts Alarmierendes, bis vor 5 Monaten meine Schwindelanfälle begannen. Alles verschwamm mir vor den Augen. Ich musste mich setzen, weil ich Angst hatte, ohnmächtig zu werden. Ja, konnte nicht geradeaus gehen und stieß mit Fremden zusammen. Ließ mich gründlich untersuchen, kostete ein Vermögen, nur damit man mir sagte, ich sei zu groß und das Blut käme nicht bis zum Kopf. Rauchen Sie. Ja, da habe ich es einmal aufgegeben, in meiner linken Phase. Ja, ich rauche. Und dann verkündeten diese verdammten Russen, es bestehe kein Zusammenhang zwischen Zigaretten und Emphysem. Naja. Hm. Ja, da habe ich wieder angefangen. Stalin kannte sich aus. Naja, ich bin jetzt runter auf 2 Päckchen am Tag. Oh. Und was haben Sie gegenwärtig für Beschwerden? Nun, mein Stoffwechsel hing immer von den Nachrichten ab. Ich lese eine Menge Todesanzeigen. Ach. Im vorigen Sommer hatte ich meine ersten Koliken. Nach einer Tasse heißer Schokolade pflegten sie nachzulassen. Zu Weihnachten viel gekotzt durch die Nase. Kein Blut, viel Galle. Ich glaube, es war Galle. Letzte Woche oder so hatte ich schreckliche Schmerzen. In welcher Gegend? Herr Doktor, wenn es weh tut, habe ich keine Schmerzen. Ich bin der Schmerz. Naja, sehen wir uns die Aufnahmen mal an. Gut. Ja? Ja, sehr gut. Ja, wunderschön. Mensch, toll. das bloß ist, möchte ich mal wissen. Das fragen Sie mich? Oh. Ich sag Ihnen, wie wir vorgehen. Ja. Dann warten Sie noch besser. Wir setzen Sie erstmal auf Diät. Aha. Kein Fett, kein Gebratenes, kein Fleisch, kein Fisch, kein Geflügel, kein Gemüse, keine Kartoffeln, kein Obst, kein Käse, kein Zucker, kein Salz, kein Pfeffer. Keine Eier, keine Nudeln, keine Schalentiere. Kein Getreide, keine Kekse, kein Kaffee, kein Tee, kein Kakao, kein Alkohol, nicht rauchen. Keine Milch, kein Verkehr. Ja, das wäre alles. Was bleibt übrig? Oh, alles andere. In kleinen Dosen. Reis? Oh nein. Was sage ich eigentlich? Tja. Schwierig zu sagen. Namen sind Schall und Rauch. Aber vielleicht eine Grimmdarmlähmung. Ja, keine schlechte Idee. Und wie lange soll ich Diät halten? Ja, bis es Ihnen besser geht. Wann wird das sein? Oh, das hängt davon ab. Ja. Ist es etwas Ernstes? Kein Grund zur Beunruhigung. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Auch wenn es mich umbringt. Verschreiben Sie mir da nichts? Lieber nicht. Sie wissen ja, wie das ist. Nein. Wie? Tabletten können gut sein für den Patienten, aber auch für die Krankheit. Na, dann auf Wiedersehen. Gewiss. The winner is Diane Keaton. Eine Erfolgskarriere. Prinz träumt. Verleihung des Oscar. Kreisende Scheinwerfer. 5000 berühmte Gesichter. Dr. Selman mit einem Oscar in Skelettform als Confrancier. Was sagt dieser Schotte? Zu seinem sterbenden Vater. Das muss Spaß sein. Papa, ich muss mich für eine Stunde um den Laden kümmern. Und also Gott behüte, was passieren sollte, mach bitte vorher das Licht aus. Also, haben Sie gewusst, dass 75% aller Brustkrebse von rauchenden Männern verursacht wird? Ich war heute Morgen auf dem Friedhof, um mir Daddys Leichnam anzusehen. Nun sage ich, prima Arbeit, aber ich wünschte, er trüge nicht diesen fürchterlichen braunen Anzug. Braun? Ja. Können wir ändern. Aber die Bestattung beginnt in 5 Minuten. Überlassen Sie uns das ruhig. Ja. Also, Sie rollen ihn hinaus und im Nu wieder hinein. Diesmal trägt er einen schwarzen Anzug. Nein. Toll, sag ich. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr den Anzug so schnell gewechselt? Ja. Wir haben nicht den Anzug gewechselt, sagen Sie, sondern den Kopf. Und nun, meine Damen und Herren, unser nächster Preis für den besten Tumor des Jahres, Arthur Prinz. Danke, danke, vielen Dank. Himmel, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das wär's also, nehme ich an. War ein langer, dorniger Weg. Aber jeder Schritt hat sich gelohnt. War nicht immer leicht. Dieses verdammte Ding ist doch ein paar Mal zurückgegangen. Aber halt den Topf am Kochen, sage ich immer. Beweist mal wieder, nicht? Dass alles möglich ist in Gottes eigenem Land, wenn man die richtigen Leute kennt. Ich bin nicht sicher, dass ich diese Ehre verdiene. Es gibt so viele wie mich, da draußen in der Kälte. Joe Spritz mit seiner vergifteten Niere. Willie Callaghan, halbseitig gelähmt. Wünschte, ich könnte diesen Preis mit Ihnen teilen. Aber was soll's? Ich nehme an, der Beste gewinnt. Ich möchte aber allen guten Menschen da draußen, die dies möglich gemacht haben, danken. Vor allem Großvater Mo mit dem Kehlkopf. Onkel Jake, der es im Hintern hatte. Vater, dem der Kopf anschwoll. Und gedankt sei dir, Mutter, ohne deren Süff ich das nie geschafft hätte. Gott segne euch. Timor mortis disturbat me. Und nicht nur mich, nehme ich an. Wer in dieser hohen Halle könnte die Prüfung bestehen dieser bösen Zeit? Die Nacht bricht an wie immer. Und gestreift von den Schwingen des kalten Engels zittere ich in der Furcht der Sterblichkeit. Scheiße. Ich habe Angst. Der Sohn kommt vorbei. Wenn du stirbst, bringe ich dich um. Der Vorabend der Schlacht. Arbeitszimmer von Prince. Große Unordnung. Prince auf dem Boden sortiert Erinnerungsstücke. Sein Sohn in einer Ecke liest ein Comicstrip. Der alte Hund schläft. Ist hier irgendetwas, was du haben möchtest? Nein. Die Frau kommt mit einem Tablett herein. Sie trägt ein neues schwarzes Kleid. Ich dachte, du magst vielleicht ein paar Erdbeeren mit Sahne. Nicht erlaubt. Sind ganz frisch. Er sieht das Kleid. Die Franzosen nennen das kleines Schwarzes. Trauerkluft. Es gefällt dir nicht? Es könnte noch mal nützlich sein. Entdeckt ein Foto. Wo war das? Ich weiß nicht. Würdest du für mich packen? Ich habe dir einen neuen Schlafanzug gekauft. Danke. Die Schwestern werden Kopf stehen. Ein zweites Foto. Wer ist das? Ich. Ach. Ich war blond in dem Jahr. Wir waren gute Partner. Ja. Du hättest das Tennisspielen nicht aufgeben sollen. Das habe ich nicht gemeint. Du hast das Tennisspielen aber aufgegeben. Mit einer Ansichtskarte. Erinnerst du dich an Rom? Rom? Ja. Oh, das ist eine schöne Stadt. Du bist so dumm, Alice. Bin ich? Ja. Du meinst, Rom ist nicht schön. Wann ist die Operation? Montag in einer Woche. Warum gehst du schon heute Abend? Ich gehe in die Wüste. Zu dieser schrecklichen Frau? Ja. Was kann sie, was ich nicht kann? Zuhören. Ich kann auch zuhören. Ich bin ein sehr aufmerksamer Zuhörer. Aber du erzählst mir ja nichts. Du isst keine Erdbeeren, du spielst nicht mehr Tennis, du trinkst nicht, du... Johnny, geh und hol mir ein Glas Wasser. Das soll wohl ein Scherz sein. Dein Vater hat mich seit 3 Monaten nicht mehr gevögelt. Prinz schmeißt ein Buch nach ihr. Endlich mal ein schöner Streit. Ja. Ich gehe jetzt backen für dich. Ich gehe mit dem Hund spazieren. Du bist ein Schatz. Arthur, muss ich mir Sorgen machen wegen der Operation? Nein, Liebling. Oh, fein. Prinz nimmt eine Leine, pfeift. Der Hund rührt sich nicht. Prinz geht näher heran und schaut, hockt sich hin und berührt den Hund, hebt eine Pfote und lässt sie fallen. Alice. Ich schminke mich gerade ab. Komm her, sofort. Warst du mit Lady beim Tierarzt? Ja. Was hat er gesagt? Wir sollen uns keine Sorgen machen. Die Frau kommt zurück, Prinz deckt den Hund mit einer Zeitung zu. Ruft das Tierheim an. Sie sollen sie abholen. Wie ist die Nummer? Sieh nach. Mir ist eine Kontaktlinse rausgefallen. Ich kann nicht sehen. Der Sohn hat den Hund aufgehoben. Was willst du mit dem Hund machen? Am Meer begraben. Hm, gute Idee. Der Sohn geht hinaus. Weißt du noch, wie sie von einem Auto überfahren wurde? Und der Tierarzt ihr die Pfote amputieren musste. In der Nacht darauf rannte sie weg. Wir suchten sie. Sie war vor der Praxis des Arztes und kratzte an die Tür. Sie wollte ihre Pfote wieder haben. Gestern habe ich zugesehen, wie sie das alte Haus abgerissen haben. Es war wie im Krieg. Ich bin ein Stück die Straße entlang gegangen, aber ich fühlte mich nicht wohl. Du bist nicht der Einzige, der sich nicht wohlfühlt. Ich hielt an und lehnte mich an die Ampel. Und da sagt dieser Pfadfinder, grüner wird's nicht. Leck mich am Arsch, sagte ich. Zu einem kleinen Pfadfinder? Er war groß genug, um ranzukommen. Ich bin nicht so dumm. Der Kühlschrank ist wieder kaputt. Und jetzt ist Lady hin. Ich bin in den 30ern. Bald will mich keiner mehr vergewaltigen. Ich habe Angst, Arthur. Gestern sah ich den Postboten ausflippen. Er stopfte die Post in den Gulli, all diese Rechnungen und Rundschreiben. Hinausgespült ins Meer. Sag mir was Liebes. Ich vermisse dich. Besonders, wenn du bei mir bist. Wenn du mich wirklich liebtest, würdest du nicht sterben. Die 25. Stunde. Ein Zimmer in der Wüste. Prinz völlig angezogen auf dem Bett. Flackerndes Neonlicht vor dem Fenster. Prinz nimmt ein Merkblatt vom Nachttisch, liest es, legt es wieder hin und sagt: Was tue ich eigentlich hier? Dreht sich auf die linke Seite, summt ein Lied. Ein Kojote heult in der Ferne. Prinz geht zum Fenster, schaut hinaus, sagt: Auch eine Wüste. Der Kojote hört auf zu heulen. Prinz geht zurück zum Bett, legt sich nieder, dreht sich auf die rechte Seite, summt ein Lied, zählt die Rosen auf der Tapete, nimmt eine Schachtel Zigaretten, zündet sich eine an, drückt sie aus, sagt: Nicht erlaubt. Geht ins Badezimmer, spült die Schachtel weg, kommt zurück, legt sich hin, sagt: Das war ein Fehler. Geht zurück ins Badezimmer, kommt mit einer nassen Zigarette zurück, legt sie hin zum Trocknen, beobachtet eine Spinne an der Decke, steigt auf einen Stuhl, versucht die Spinne mit dem Schuh zu erschlagen, verfehlt sie, legt sich hin, summt das Lied. schaut zum Telefon, hebt den Hörer ab, legt ihn wieder auf, sagt: Arschloch. Das Heulen des Kojoten kommt näher, Prinz geht zum Fenster, lässt das Rouleau herunter, das Rouleau springt wieder hoch, er lässt es wieder herunter, sitzt da, tut nichts, sagt: Was tue ich eigentlich hier? Macht Liegestütze, sinkt in sich zusammen, das Heulen kommt noch näher, Prinz geht ins Badezimmer, kommt mit einer Flasche Tabletten zurück, legt aus den Tabletten ein hübsches Muster, zählt sie, gießt sich ein Glas Wasser ein, liest das Merkblatt, tut die Tabletten zurück in die Flasche, sagt: Nicht erlaubt. Zieht sich aus, legt sich aufs Bett, versucht zu masturbieren, hält inne, sagt: Nicht erlaubt. Steckt sich zwei Tabletten in den Mund, spuckt sie aus, sagt: Nicht erlaubt. Schaut auf die Spinne, geht zum Telefon, wählt, sagt: Dieses Arschloch. Ja? Dr. Greenberg? Ja? Hier ist Arthur Prince. Wer? Ich habe mein Merkblatt verloren. Ach, das werden Sie schon finden. Habe ich Sie aufgeweckt? Ja. Tut mir leid. Ich weiß, ich soll nicht essen oder rauchen oder schlafen oder trinken oder Fernsehen und diese ganze Entziehungsscheiße. Aber ich habe schlimme Schmerzen. Darf ich eine Tablette nehmen? Nein. Mein Hausarzt sagt, ich dürfte, wenn die Schmerzen zu schlimm sind. Besser nicht. Greenberg? Ja? Sie verstehen nicht. Ich bin ein schwerkranker Mann. Ich brauche Hilfe. Das ist gut. Vor meinem Fenster ist ein Kojote. Sprechen Sie mit ihm. Sprechen Sie mit mir. Ich sehe Sie morgen früh bei Ihrem Termin. Können Sie mich nicht jetzt sehen? Nein. Greenberg, entweder wir sehen uns jetzt oder ich fahre in die Stadt zurück. Fahren Sie vorsichtig. Arschloch. Prinz schmeißt das Telefon in eine Ecke. Das Neonlicht wird grün. Die Spinne wird größer. Es klopft. Ruth Greenberg tritt ein. Sie trägt Tennisschuhe und über ihrem T-Shirt einen Parker. Ja, ich bin Dr. Greenberg. Auweia, sind Sie hässlich. Kiss my eyes and get dressed. Wohl noch nie einen nackten Juden gesehen, ne? Ziehen Sie sich an. Es ist kalt. Ja, Doktor. Den Doktor lassen Sie mal ruhig weg. Ja, Doktor. Sehen Sie die Spinne? Haben Sie halluziniert? Der Geist meines Vaters ist gerade vorbeigegangen. Das ist gut. Haben Sie mit ihm gesprochen? Er hatte es eilig. Sie hätten ihn bitten sollen zu bleiben. Das Neonlicht geht aus. Prinz zieht sich an. Sie haben behaarte Beine. Ja, weil ich sie nicht rasiere. Ich habe sie falsch eingeschätzt, als Sie anriefen. Dann habe ich Ihren Arztbericht eingesehen. Welchen Arztbericht? Den vom Krankenhaus. Ah, Sie spionieren mir nach. Sie scheinen meinen Brief nicht bekommen zu haben. Welchen Brief? Ich habe Sie gebeten, nicht zur Behandlung zu kommen. Ich meine, wozu noch? Darf ich jetzt rauchen? Hör zu. Ich habe sie weggespült. Ihr Pech. Eine ist noch übrig. Warum wollten Sie, dass ich nicht komme? Sie werden wann? Nächsten Montag operiert. Mhm. Das kann man schon in einer Woche machen. Ich habe gehört, Sie arbeiten schnell. Ja, so schnell arbeitet niemand. Wissen Sie, ich habe Angst, das ist alles. Ich möchte nicht mit Angst ins Krankenhaus gehen. Ich kann Ihnen nicht helfen in einer Woche. Freud kurierte Mahler in ein paar Stunden am Meer. Mahler war impotent und nicht Endstadium. Manche Leute benutzen die Wahrheit, um einem eins damit überzuknüppeln. Soll ich Ihnen was vorlügen? Nein. Sie sollen nur sanft sein. Ich glaube nicht an Sanftheit. Ich glaube nicht an Glaube, Hoffnung, Barmherzigkeit. Ich glaube nicht an Schnuller wie Träume, Trinken, Trance. Ich glaube nicht an Ironie, Zynismus, Understatement, Selbstzucht, nicht an die steife Unterlippe und das Pokerface, alle diese kunstvollen Kniffe des Gentlemen. Diese ganze stoische Scheiße und drei gefühllose Jahrhunderte, die dir sagen, Kinder soll man sehen, nicht hören. Ja, wenn man sie nur hörte, die Kinder. Stelle mir den Himmel vor als einen Sandkasten mit 1 Million Kinder, die schreien, Mama, es tut weh, es tut weh. Aber gerade wenn sie gehört werden wollen, werden sie zum Schweigen gebracht. Und wachsen heran zu todesstarren Geistern, die den Schmerz des Lebens nicht empfinden wollen. Den einzigen Schmerz, den wir haben. Und das einzige Leben. Und wenn wir den Schmerz nicht fühlen, wenn wir nicht schmecken, riechen, essen, leben, dann verwandelt er sich in einen kleinen Kannibalen, der sich durch unsere Lenden frisst. Ich bin kein Klugscheißer. Ich bin eine einfache Natur, aber ich habe die Hölle besucht. Und ich habe den Schrei gehört. 5 Minuten dieses Schreis sind mehr wert als ein Menschenalter des Schweigens. Das Schweigen ist der Mörder. Und das Leiden ist alles. Wie dieses Ding da in ihrer Mitte. Nicht nur für die Frauen und die Juden. Auch für alle diese verschlossenen, schweigsamen, harten Mannsbilder, die durch die Straßen gehen und ticken wie eine Zeitbombe. Verflucht, warum sind sie denn nicht früher gekommen? Ich bin nicht sehr gut, aber meine Patienten sind es. Aber was kann man schon machen in einer Woche? Ich dachte, wir könnten jetzt anfangen und nach der... Nach was? Ich soll in einer Woche aus dem Krankenhaus sein. Ich verstehe diese Leute nicht. Was wollen Sie mir sagen, Greenberg? Sie haben Krebs. Wirklich? Ja, ich finde, man hätte Ihnen das sagen sollen. Tja, das hatte ich mein Leben lang erwartet. Na prima, jetzt haben Sie ihn. Sind Sie sicher? Ja, Weihnachten sind sie vermutlich tot. Oh, da ist noch lange hin. Nein. Oh doch. Die Zeit. Ich war einmal glücklich. In den 60ern. Eine halbe Stunde lang. Darf ich jetzt eine Tablette nehmen? Wofür? Ich kenne eure Tricks. Sie versuchen nur, mir Angst zu machen. Sie haben ein Ding da drin, das ist groß wie ein Tennisball. Und niemand weiß, ob es das Einzige ist. Ist das sanft genug? Nein. Der Weg nach draußen führt durch die Tür. Warum will jemand diese Methode benutzen? Ich will nicht tot sein. Ja, was sind Sie denn jetzt? Prinz schlägt sie. Sie schlägt zurück. Er verprügelt sie. Sie lässt ihn. Er umarmt sie und trägt sie ins Bett. Sie lieben sich. Ein Krampf durchfährt ihn und er krümmt sich. Sie denkt, es ist Lust. Als sie kommen, verzieht er das Gesicht vor Schmerzen und schreit. Sie denkt, es ist Liebe. Sie ruhen sich aus. Das war gut. Haben noch nie einen Arzt mit haarigen Beinen gevögelt. Mach uns den Mond nicht kaputt. Wenn ich den Baum da draußen betrachte, wenn ich den wirklich betrachte, dann kann ich dieser Baum sein. Meine Blätter verbünden sich miteinander wie Kinder und wiegen sich im Wind Wenn Zweige beschatten den Rasen, wo die Kinder Ball spielen. Ach, jetzt fährt der Wind in meine Zweige. Sie schütteln und beugen sich, aber sie brechen nicht. Es herrscht eine solche Bewegung. Es flüstert, der Sommer geht zu Ende. Die Vögel sind gekommen, lassen sich für einen Augenblick nieder. Aber in diesem Augenblick sind wir eine Familie. Sie fliegen weg und kommen wieder. So ist es eben. Der Wind ist auch weg. Nur am Wipfel ist noch ein Hauch. Eine Blätter rascheln. Ich bin jetzt sehr ruhig. Ein Lastwagen rattert vorbei. Das Rattern halt nach in meiner Krone. Dann kommt der Wind wieder herangebraust. Aber die Schrecken der Blitze, wie sie die weiße Birke gespalten haben, sind nur eine Erinnerung. Ich glaube, ich werde durchhalten und nach der Sonne tasten. Ich habe keine Angst vor dem Winter. Auch Winter dauert nicht ewig. Ich habe alles gesehen. Krieg, Wahnsinn, Kinder, Vögel. Der Garten ist gejätet worden. Ich habe es nicht eilig. Meine Wurzeln sind mit Lehm durchsetzt. Ich fühle die grünen Wasser durch mich sickern. Ja, ich kann warten. Und wenn dies meine letzte Stunde wäre, wäre das auch gut. Es wird so lange dauern, wie wir wollen, Liebling. Diese Stunde hat keine Mauern. Sie ist offen zur Unendlichkeit. Ja, ich weiß wohl, wie dunkel meine Höhle ist, wo der Drachen lebt, mein plumpes Tier, eine Clown, groß wie ein Volkswagen, hängen durch mein Blätterwerk. Sie sind von Blut besudelt. Und wehe, eröffnet seine schrecklichen Augen. Aber er wird sie nicht öffnen, nicht vor morgen. Fühl mein Haar. Wo bist du? Ich bin bald wieder da. Komm zu mir. Es ist die Nachteule. Hol meine Tabletten. Sie holt sie und wirft sie aus dem Fenster. Sehr komisch. Komisch findest du das? Dann lach. Es tut jetzt wirklich weh. Mach es schlimmer. Schlimmer geht's nicht. Dann lass ihn los. Kann nicht. Du meinst, du willst nicht? Warum hilft mir niemand? Leg dich hin. Gut, schließ die Augen. Sperre dich nicht gegen den Schmerz. Verbünde dich mit ihm. Ich möchte keine Spielchen spielen. Was tust du denn sonst? Es brennt jetzt. In der linken Seite. Nagel ihn fest. Lerne ihn kennen. Werde zum Schmerz. So gut. Hier bin ich. Ein kleiner, dummer Schmerz. Zwischen Leber und Lunge. Ich war den ganzen Tag ziemlich ruhig. Er hat mich heute Morgen mit einer Tablette fertig gemacht. Aber jetzt wache ich auf. Ich strecke meine Fühler aus. Ich bin ausgeruht. Bereit, an die Arbeit zu gehen. Der Kerl hat doch wieder einen Pfannkuchen verputzt. Mein Stirn werde ich's aber geben, mich so mit Alka-Seltzer zu trizen. Jetzt fange ich an. Verschaffe mir ein bisschen Bewegung. Entzünde hier und da Feuerchen, während ich mich zu den Nerven durchboxe. Als erstes verpasse ich der Leber einen rechten Haken. Und dann vielleicht eine gerade linke. Kein Wunder, dass er stöhnen muss. Dann nehme ich mir den Gallenkanal vor. Packe diese schleimige Röhre. Und quetsche die grüne Schmiere zum Zwerchfell, wo all die guten Nerven zusammenlaufen. Und hier bleibe ich einfach sitzen. Eine alte, kleine Spinne des Schmerzes. Sammle alle diese niedlichen Nerven und knote sie zusammen. Eng und enger, bis ihm der kalte Schweiß ausbricht. Und jetzt sage mir, Schmerz, was tust du für ihn? Was habe ich nicht für ihn getan? Wenn es mich nicht gäbe, wäre er schon lange tot. Ich mahne ihn ständig, seine Diät einzuhalten. Aber nein, nein, er will nicht auf mich hören. Egal, wie schlimm ich wüte, wenn ich mich verschnaufe, geht er und stopft sie voll. Sein Mund bettelt unermüdlich nach mehr. Also muss ich ihm Bescheid geben. So oder so. Stechend. Oder drückend. Oder pochend. Aber es ist zwecklos. Er hört nicht auf mich. Nicht mal, wenn ich in die runden Wände seiner Gedärme beiße. Eben noch windet er sich vor Schmerzen. Im nächsten Moment springt er herum und stopft sich die Eingeweide voll. Hör mir zu. Hör auf mich. Lässt er nach? Er ist weg. Bedanke dich bei ihm. Dankeschön. Sag ihm, leb wohl. Leb wohl, Schmerz. Wisch mir das Gesicht ab. Nein. Ich habe Angst. Sag das laut. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wovor? Vor dem Tod. Wer ist das? Er geht herum und bringt die Leute um. Wie ein Mensch? Dort draußen. Wie ist er? Süß. Und wogend. Das ist literarische Scheiße. Er hat kein Gesicht. Jetzt lügst du. Ja. Beschreibe ihn. Manchmal ist er eine Dame in Schwarz. Oder eine Nachteule. Oder nur eine Erscheinung? Schau ihn dir an! Dort! Dort sitzt er. Und grinst. Als gehöre ihm hier alles. Ein Bein über dem anderen, das Kinn vorgestreckt. Er ist ganz weiß, bis auf die Augenhöhlen und die Nase. Alles Knochen, kein Fleisch. Ein glatter Schädel. Getrennt durch einen klaffenden Spalt mit Zähnen. Diese Zähne sehen lebendig aus. Fass ihn an. Seine Hand ist kalt. Keine haarige Haut, um hineinzukneifen. Nicht ein Fleckchen darauf. Sein Arm ist von den Winden poliert. Seine Rippen von den Vögeln abgenagt. Seine Taille ist schmal. Da ist eine Lücke in seinem Unterleib. Ich frage mich, wie lange er mich ihn betasten lässt. Er könnte mich einfach packen und nie mehr loslassen. Jetzt bewegt er seine elfenbeinernen Knöchel. Er nimmt meine Hand. Ich schaudere. Er lässt mich aufstehen, als wolle er mich zum Ritter schlagen. Hier stehen wir. Ich und Gevatter Tod. Ungefähr gleich groß. Ich wage nicht, in seine Augenhöhlen zu sehen. Es könnte etwas Weiches drin Sieh sein. Sieh nach. Es ist nichts drin. Nur ein bisschen Staub. Er klappert mit den Zähnen. Sie sind eine Werkzeuge. Vielleicht hat er Hunger? Na, frag ihn. Hast du Hunger? Schwatze ein bisschen mit ihm. Hast du Hunger? Ja. Was möchtest du denn gern? Werd euch alle verspeisen. Werd euch holen kommen und mit meiner Sichel niedermähen und euch zum Abendessen kochen. Niemand kann mir widerstehen. Alle müssen sterben. Es ist das Ende vom Anfang der Straße. Und alle Straßen führen her zu mir, weil das Königreich des Todes in euch ist. Und ich bin der König dieses Königreiches in euch. Ich bin in euren Lebern und Lungen und nicht da draußen irgendwo wie die Nachteule. Es gibt keinen drin. Ich bin der Tod. Ich habe dich in der Wiege gewiegt. Ich habe dir Fieber gebracht. Ich saß hinter dir im Wagen. Ich ließ deine Reifen im November platzen und brachte dich ins Schleudern. Wenn du einschläfst, sorge ich dafür, dass du nicht mehr geweckt wirst. Ich bin immer um dich gewesen, also tu jetzt nicht, als sei ich ein Fremder. Das ist die Party des Jahres. Ich komme jetzt wirklich in Schwung und der Wind bläst mir durch den Brustkorb, wenn ich den Sunset Boulevard runterschiebe. Meine Knochen hüpfen und rasseln und mein Hintern knirscht. Ist das eine Schau? Und hier ein kleines Stepptänzchen à la Fred Astaire. Und jetzt ein Paso Doble und den Cakewalk und den Black Button und den Dixieland. Und ich halte dich in meinen Armen und wir schwingen uns im Walzer. Meine dünnen, kalten Arme umfassen deine Taille. Mein Becken reibt sich an deinem und drückt dein Ding in meinen kalten, bodenlosen Spalt. Du liebst den Tod. Oh ja. Dann sag es ihm. Ich liebe dich. Hör zu. Ich liebe dich. Immer weiter. Wie möchtest du denn sterben? Was hast du anzubieten? Einen schnellen Krampf oder ein langsames Würgen? Dann einen langsamen Krampf. Bist du bereit? Noch 5 Minuten? Falsche nicht, du bist bereit. Du warst immer bereit. Und wenn du deine Augen schließt, wird es das letzte Mal sein. Also schließ die Augen. Deine letzten Atemzüge. Wenn ich bis 3 gezählt habe. Und die 3 wird so lange dauern, wie deine ganze Kindheit mit all den langsamen Sommern, wird eine Flamme dich durchzucken und dein Hirn verbrennen. Warte noch. Ich möchte an etwas Schönes denken. Stirb verdammt nochmal. Asche zu Asche. Das Schlimmste kommt noch. 6 Tonnen Dreck auf deiner Brust. Die Würmer sind gekommen und gegangen. Deine Knochen sind jetzt sauber. Dein Grab ist vernachlässigt. Der Stein hat begonnen, sich zu senken. Dein Haus ist frisch hergerichtet für einen neuen Mieter. Deine Kleider sind verrottet. Niemand spricht mehr von dir. Die Fotografien sind vergilbt. Alles, was du getan hast, ist vergessen. Weil du nicht mehr getan hast, als ein bisschen Geld zu verdienen und es auszugeben. Du bist niemals gewesen. Ich kann nichts fühlen. Sag das deinem Papa. Papa, ich kann nichts fühlen. Ach, Scheiße, ich kann das nicht. Versuch es. Ich komme mir albern vor. Sag ihm das. Ich komme mir albern vor, Papa. Ich komme mir albern vor, Papa. Papa. Ich komme mir albern Lass vor. Lass die Albe rein. Nimm das weg, was bleibt übrig? Ein Tumor. Tumor! Ich weiß, wo du steckst. Komm doch her, sonst hole ich dich. Sprich mit deinem Papa. Kann ich nicht. Er ist tot. Der Arzt ist tot. Ärzte müssen ewig leben, denkt man. Aber Dr. Prince ist tot. Nach 6 Monaten langsamer Strangulierung hustet Dr. Morton Prince seinen Geist aus. Er war ein komischer Mann, hatte aber nie Spaß im Leben. Er sah komisch aus und lebte komisch. und starb. Komisch. Und wurde komisch begraben. Die Sonne ging hinter diesem schrecklichen bunten Glas mit dem Abendmahl unter, als der Sarg aus der Kapelle gerollt wurde, gefolgt von einem gelangweilten schwarzen Häufchen von Trauernden. Nicht sehr vielen. Ich presste einen Kicheranfall hinunter in meinen Bauch, wo jetzt der Tumor sitzt. Da stolperte einer der Sargbegleiter und der Sarg machte sich auf seinen Rollen selbstständig, schlitterte das elysische Feld hinunter. Irre, irre. Na los, mein geliebter Vater, spreize deine Flügel und fliege weg. Er krachte gegen einen marmornen Grabstein und da der Sarg zerbrochen war, bäumte er sich empor in seinem schwarzen Alpaka-Anzug, ausgeputzt wie eine japanische Nutte, verdammt nochmal. Ein komischer Mann im Regen. Darf ich lachen? Na, frag nicht mich, frag ihn. Darf ich lachen, Papa? Was ist denn so komisch? Du, Papa. Nur zu, du Lümmel. Aber du siehst komisch aus, Papa. Ein langer, ausgemergelter, komischer Papa mit großen, feuchten Hundeaugen. Sechs leidensvolle Monate durfte ich nicht lachen. Ich durfte einfach nicht lachen. Komisch, dass du 25 Jahre lang an der Schlafkrankheit gelitten hast. Schließt ein inmitten einer Konsultation, einer Operation, eines Satzes, eines Mittagessens. Komisch, dass du versucht hast, jede Krankenschwester zu vernaschen und eingeschlafen bist, bevor du in ihre Schlüpfer steigen konntest. Und dass Mutter sagte, klopfe an, Liebling, bevor du in Vaters Sprechzimmer gehst. Man kann nie wissen, was du dort finden wirst. Ich sage euch, was man findet. Vater in seinem weißen Kittel im Mahagonisessel, schnarchend. Oder schnarchend mit einer Urinprobe in der Hand. Oder schnarchend mit runtergelassenen Hosen. Schnarchend in die große haarige Möse einer Schwester. Schnarchend mit weit geöffneten Hundeaugen, bis er mit einem Grunzer auffährt und wach ist. Ich bin mein ganzes Leben lang auf Zehenspitzen gegangen. Habe leise gesprochen, aus Angst, ihn aufzuwecken. Wo gibt's das sonst? Einen Vater, der die Kindheit seines Sohnes verschläft. Ich kann ihn nicht verstehen. Mein Mund wird taub. Sprich lauter oder setzt was. Mein Mund ist taub. Sag ihm das. Papa. Papa, mein Mund ist taub. Kannst du mich hören, Papa? Psst. Papa schläft. Mit offenen Augen. Hat sich einen afrikanischen Bacillus geholt, mein Schatz, als er Pygmäen behandelte. Papa, bist du wach? Psst. Papa ist nicht wach. Papa? Papa, ich muss mit dir sprechen. Mein Hals tut mir weh, Papa. Papa. Papa wird sich um deinen Hals kümmern, mein Liebling. Mit Mandeln ist Papa ein Zauberkünstler. Was ist das, Mandeln? Die Mandeln müssen raus. Mama nimmt dich auf den Schoß. Es wird ein bisschen wehtun, aber wenn du ein braver Junge bist und stillhältst, halt still! Und Papa diese verfaulten Mandeln rausnehmen lässt, schenke ich dir ein Segelboot. Ein Negerkuss. Sie hält mich umklammert. Er klappert mit dem Besteck. Er bepinselt meinen Hals mit Jod. Warum haben Sie mich nicht vor dem Feuer, vor den flammenden Zangen gewarnt, die eine Feuersbrunst in meiner Kehle entfachen? Mein ganzer Mund brennt lichterloh. Flammen schießen durch meinen Kopf. Meine Kehle ist versengtes, zerfetztes Fleisch. Und inmitten meines blöden, verständnislosen, lautlosen Jammers schläft er wieder ein. Sag es ihm! Du bist eingeschlafen, du blöder Schweine und du Schlachter. Während die Flammen an meiner Kehle leckten und ich zu schreien versuchte. Das Feuer verbrennt meinen Gaumen. Mein Mund steht in Flammen. Feuer, Feuer. Mach es aus, Mama. Mama, mach es aus. Hilf mir. Hilfe. Heraus damit. Ich kann nicht. Mein Atem ist weggebrannt. Tief durchatmen. Ganz tief. Nicht erlaubt. Darf nicht laut sprechen. Brave kleine Jungen sprechen nicht laut. Wenn du um Hilfe rufst, tu's leise. Sonst wächst du Papa auf, mein Schatz. Hilfe. Hilfe. Die Polackenkinder haben mich eingefangen und schwingen ihre Fahrradketten. Hilfe. Im Kindergarten habe ich mir in die Hose gemacht. Hilfe. Da ist ein schwarzer Mann im Schrank. Hilfe. Ist kalt. Kalt. Mensch, ist mir kalt. Mir ist kalt, Papa. Ich war warm. Ich war mal ganz warm. Ich war warm an einem warmen Ort, schwamm in warmen Wassern. Im sechsten Monat hat er mich ins Leben gepimpert. Ich liege da, geleckt wie ein Kätzchen, mit angezogenen Knien und kann ein Trampeln hören. Gott wandelt im Garten Eden. Wo bist du? Mama stützt sich auf Knie und Hände, damit er mich nicht zerdrückt in ihrem großen, warmen Leib. Er besteigt sie wie ein Hund. Und ich höre deinen großen Schwanz an die Tür klopfen und hereinbrechen. Und ich höre dich grunzen. Und du schläfst noch in ihr ein. Und explodierst. Ein Wunder, dass ich nicht ertrunken bin in all dem Zeugs. Ist die Nacht ruhig. Ich sitze ruhig in den warmen Wassern, Kopf nach unten. Ich bin das Prinzenbaby, der Prinz des Lichtes und der Lieblichkeit im sechsten Monat. Noch nicht bereit zur Geburt und zur Karriere. Ich bin glücklich. Papa, ich war glücklich. Ich bin warm. Ich bin geborgen. Dann geht die Scheiße los. Die warmen Wasser beginnen zu zittern. Ein Erdbeben. Ich bebe mit den Zuckungen der Welt. Die schlüpfrigen Wände wackeln. Was ist das? Was passiert mit mir? Ein Krampf zuckt durch die Welt und will nicht enden. Ich werde durch diesen vulkanischen Tunnel gepresst. Der kalten Welt entgegen, für die ich nicht bereit bin. Ich versuche mich festzuhalten. Ich klammere mich an die glitschigen Wände. Aber meine tauben kleinen Hände finden keinen Halt. Sie gleiten von den glitschigen Wänden ab. Niemand hat mich gefragt, ob ich geboren werden wollte. Meine Zeit war noch nicht gekommen. Ich möchte in den warmen Wassern bleiben. Aber das Beben zerrt mich. Schiebt mich dem Wind entgegen. Ihr Schweine! Du stehst auf. Im Halbschlaf. Um bei meiner Entbindung zu helfen. Und auch du dort, mit deinem großen, warmen Leib, liegst da mit weit gespreizten Beinen und presst meinem kotigen Kopf der kalten Welt entgegen. Und du hundsäugige Kanaille, der du meine Mutter gevögelt hast, du packst meinen Kopf, besudelt mit Blut und Schleim, und zerrst und ziehst. Und sie presst mit aller Gewalt. Und jetzt fühle ich den Wind durch meine Ohren blasen und ihr zwei Schurken. Ihr zwei schrecklichen, schamlosen Schurken. Gemeinsam. Zwei gegen einen. Zieht und presst und jetzt bin ich draußen. Lass mich da drin. Papa! Lass mich drehen! Mama! Mama, schick mich nicht weg! Mama! Lass mich da drehen! Lass mich da drehen! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Leben war ein einziges Zögern, geboren zu werden. Was ist das? Eine Hand. Wozu ist sie da? Komm. Oh Gott. Es ist schön zu sein. Auch tot. Ein schwacher Atemhauch, eine Art Seufzer, den keiner von uns hören konnte. Und sie war hin. Sie war das ideale weibliche Wesen für mich, armen Sexbesessenen, der sich vergebens nach einer menschlichen Frau sehnte, die bereit gewesen wäre, seine Fantasien von Gehorsamkeit zu erfüllen. Lady hätte mich auch unter der Folter nicht verraten. Ihretwegen bedauerte ich es oft, nicht als Hund geboren zu sein, um unserer Romanze die volle Erfüllung zu geben. Wenn ich nach Hause kam, witterte sie mich schon einen Straßenblock im Voraus und raste freudequietschend die Treppe hinunter. In meinem Zimmer ließ sie sich unter den Schreibtisch fallen und legte ihre rassige Schnauze auf meine Füße und hob sie nur, wenn Polizeisirenen vorüberheulten. Zweimal im Jahr harrte sie und überall im Haus trieben kleine Haarbüschelchen in der Zugluft. Blitz und Donner fürchtete sie dermaßen, dass sie in der Stille zwischen jedem Schlag und jeder gezickzackten Offenbarung versuchte, auf meinen Schoß zu kriechen. Wann immer Alice auf meine eifrige Pumperei nicht reagierte, versorgte uns Lady mit den nötigen Grunzern, um meine Männlichkeit zu bestätigen. Sie war öfter läufig, als ihre Rasse zukommt. Und alle Hunde der Nachbarschaft saßen vor dem Haus und warteten auf die belagerte Lady, die inzwischen schmachtend von Fenster zu Fenster strich, bis Alice mit einem Besenstiel herausstürmte, um die Freier zu verdreschen. Sie zerstreuten sich, schlichen aber zurück, um doch noch in Lady hineinzuschlüpfen, was auch mehreren von ihnen gelang. Besonders Irving, einem zerfransten Schnauzer. Auf Catalina trieb sie es am Wochenende des 4. Juli gleich dreimal. Ein unerhörter Rekord. Aber wir beide alterten unschön. Mit 16 verbrachte sie den Sommer mit lahmen Läufen unter meinem Bett, in Vermont. Der Himmel weiß, was ich da oder sonst irgendwo zu suchen hatte. Aber die ersten Herbststürme weckten ihre Lebensgeister. In ihrer letzten tschechowischen Wallung kroch sie hinaus auf den Rasen, um im Kreise von zahlreichem Herrenbesuch herumzutollen, bis ihr die Beine wegnickten. In der Abenddämmerung schließlich sammelte sie noch einmal ihre Kräfte und schlürfte unter den Akazienbäumen mit einem tänzelnden Labrador davon, der sie endlich bestieg. Aber ihre Beine versagten wieder. Also ging ich im Mondlicht hinaus und stützte ihr Hinterteil. Und wir drei huldigten der Liebe, bis der Morgentau unsere Gesichter nässte. Wir hatten ein erfülltes Leben. Und als es Zeit war zu gehen, waren wir bereit. Die Wirksamkeit von Gebeten. Im Krankenhaus, Prince nach der Operation noch schlafend, an einen Tropf angeschlossen. Die anderen Patienten sind weg. Ruth Greenberg in einer Ecke. Frau und Sohn treten ein. Wie geht es ihm? Ihr Mann wird leben, Mrs. Prince. Wann? Beten Sie, dass er Winde lässt heute Nacht. Frau und Sohn setzen sich und warten. Die Frau betet. Die Schatten werden länger. Zu guter Letzt ein Furz. Alle drei treten ans Bett und lächeln unter Tränen. Die 25. Stunde von George Tabori, Deutsch von Ursula Grützmacher. Die Personen: Arthur Prinz, Rüdiger Hacker, seine Frau Uta Halland, sein Sohn Ben Becker, Joe Spritz, Friedrich W. Bauschulte, J.J. Otto Sander, Dr. Sellmann, Günter Lampe, Dr. Ruth Greenberg, Lieselotte Rau, Erzähler Jörg Jannings, Dramaturgie Götzner Lepper, Aufnahmeleitung Eberhard Klasse, Schnitt Anne-Rose Unger, Ton Gerd Puhlmann, Regie George Tabori, Mitarbeit Jörg Jannings, Produktion Rias Berlin.